Als sie sah, dass du nicht mehr Student warst, weder Stunden gabst noch Kleidung hattest, bekam sie es mit der Angst. Und da sie es nicht nötig hat, nach dem Tode ihrer Tochter dich verwandtschaftlich zu behandeln, und da du deinerseits dich in diesen Winkel verkrochst und die früheren Beziehungen abbrachst, fasste sie den Entschluss, dich aus der Wohnung hinauszuwerfen. Diese Absicht hatte sie schon seit längerer Zeit, aber der Wechsel tat ihr leid. Außerdem hast du ja selbst versichert, dass deine Mutter bezahlen würde. Das habe ich aus Gemeinheit gesagt. Meine Mutter muss ja beinahe betteln gehen. Und ich log, damit man mich wohnen ließe, mir zu essen gebe, sagte Raskolnikow laut und deutlich. Ja, das war sehr vernünftig von dir. Nur war die Sache die, dass sich ein Herr Tschebarow einfand, Hofrat und Geschäftsmann. Die liebe Praskowja hätte ohne ihn nichts unternommen, denn dazu ist sie doch zu schüchtern. Na, ein Geschäftsmann aber ist nicht schüchtern. Und das Erste, was er selbstverständlich tat, war, ihr die Frage vorzulegen, ob Aussicht da sei, dass der Wechsel eingelöst werde. Die Antwort lautete ja, denn es gibt so eine Mutter, die mit ihrer Jahrespension von 125 Rubeln dem Rodenka helfen würde, wenn sie auch selbst hungern müsste. Und es gibt noch eine Schwester, die für ihren lieben Bruder auch in die Sklaverei ginge. Darauf baute der Geschäftsmann. Psst, bleib nur ruhig. Wozu willst du auffahren? Ich habe jetzt alle deine Geheimnisse erfahren, Bruder. Du warst nicht umsonst offen gegen die liebe Praskowja, als du noch auf verwandtschaftlichem Fuß mit ihr standest. Und ich sage dir dies ja nur in aller Liebe. Das ist es eben. Ein ehrlicher und gefühlvoller Mensch ist offen, spricht sich aus. Ein Geschäftsmann aber hört zu und lässt sich schmecken. Sie überließ also diesen Wechsel, als hätte sie dafür Zahlung erhalten, jenem Tschebarow. Und der genierte sich nicht und forderte die Summe auf gesetzlichem Wege ein. Ich wollte, als ich dies alles erfuhr, ihm zur Beruhigung meines Gewissens mit einem kalten Strahl kommen. Aber da begann zwischen mir und der lieben Praskowja die Harmonie, und ich ordnete an, dass die Sache sozusagen im Keim erstickt werden solle, indem ich mich verbürgte, dass du bezahlen wirst. Ich habe mich für dich verbürgt, Bruder, hörst du? Tschebarow wurde hergerufen, man warf ihm 10 Rubel in den Rachen, nahm ihm den Wechsel ab, und nun habe ich die Ehre, ihn dir zu übergeben. Man glaubt dir nun aufs Wort. Nimm ihn. Er ist von mir, wie es sich gehört, eingerissen. Rasumichin legte den Wechsel auf den Tisch. Raskolnikow blickte ihn an und wandte sich, ohne ein Wort zu sagen, zur Wand. Rasumichin berührte das peinlich. »Ich sehe, Bruder«, sagte er nach einer Weile, »dass ich wieder eine Dummheit gemacht habe. Ich dachte, dich zu zerstreuen und mit Geplauder zu erheitern, habe aber, wie es scheint, nur deine Galle aufgerührt.« »Warst du es, den ich im Fieber nicht erkannte?« fragte Raskolnikow nach einigem Schweigen, ohne den Kopf umzuwenden. »Ja, ich war es. Und du gerietest deswegen sogar in Wut, besonders als ich einmal Samjotow mitbrachte.« »Samjotow? Den Schriftführer? Warum?« Raskolnikow wandte sich blitzschnell um und starrte Rasumichin an.